Laut Meldungen des südkoreanischen Senders MBC vom 12. Juli führten die USA, Japan und Südkorea in der Umgebung von Hawaii eine Übung zur Erkundung und Abfangen der ballistischen Rakete aus U-Boot durch. Die im Rahmen des dreiseitigen gemeinsamen Manövers RIMPEC abgehaltene Übung erfolge aus der Drohung der DFOJK. Und am 13. Juli lief das amerikanische strategische Atom-U-Boot Ohio in den südkoreanischen Hafen Busan ein, so berichtete die südkoreanische Zeitung Gongmin-Ilbo. Somit verstärkten sich die strategischen Schlagmittel der USA in der Umgebung von Südkorea weiter, wo bereits die Schlagflotten um die atomgetriebenen Flugzeugträger Stennis und Ronald Reagan, das atomgetriebene U-Boot Mississippi und die strategischen Bomber B-52H eingesetzt worden sind.